Picasso Noten und habe keine Zeit, dein scheiß Video zu gucken. Sitz im Keller, schreibe Texte, schrei ins Mikro und geh weg. Deine Crew gibt Küsschen und macht dumm Homo-Rap. Hip-Hop-Medien-Support, Alter, hör mir damit auf. Ich hab einen langen Schwanz, so wie mein Waffenlauf. Berliner Rappen soft, Bitch, der Süden übernimmt. Du machst auf Pseudodieb, aber klingst so wie ein Kind. Ich hab die ne Jungfrau gefickt, weil ich Blut auch verbrauch. Jede Nutte wird erdrosselt und du Fotze auch. Meine Tapes sind gratis, deine Tapes sind scheiße. Doppel-J, Deutschraps, lebende Leiche. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Louis Lone, ich habe keine Zeit für Toleranz, denn ich bin zu sehr beschäftigt mit Gewalt und Arroganz. Ich bin der Boss und ficke jeden Wack MC und nebenbei melde ich dumme Interviews von Vis-a-vis. Ich schlage Erich von hiphop.de mit einer Hantel. Häng Toxic an seinem Bart auf und deutscher Rap sagt Danke. Wenn ich auf die Stage gehe, gibt's ne Massenpanik, denn mein Motto lautet mit Bazooka rappen oder gar nicht. Ich rappe nur aus Hass und du bist schuld. Stürme Rap am Mittwoch und mache Massenmord zum Kult. Ich pump nix als Triple Six, WBM und Master P. Deutscher Rap ist B, aber mach deinen auf G. Ich schreib den Text in paar Minuten, aber fick dein ganzes Leben. Ich hab so gute Punchlines, deshalb brauch ich keine Themen. Dein allergrößter Traum ist mal richtig hoch zu starten, aber wenn ich rappe, bluten dumme Bitches aus der Nase. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Meine Aura ist schwarz. Oh, meine Augen sind schwarz. Oh, ich trinke Bombay, denn er sieht aus, als sei nicht der Klass. Ich und meine Leute, es scheint, wir sind Stars. Deutsche Rapper hören Kendrick Lamar. Noten kommen zu mir, weil sie denken, ich hab Spaß. Doch mein Rap bedeutet Hass, mein Blick bedeutet das. Ich bin fanatisch und verpasse mein Leben wegen Hass. Ich rauche Zigaretten, denn dann bleib ich heiser. Rapper schreien leiser und leiser. Menschen machen Scheiße und denken, sie können schreiben. Achten auf den Inhalt und glauben, dass sie Künstler sind. Ich gucke in das Feuer, bis ich erblindet bin. Deutsche Rapper wollen auf die Karte, doch ich find sie nicht. Ihre Augen schauen mich an, dazu trägt sie Lippenstift, Doppel-Y. Mein Rappen gibt mir nichts, die Parts sind wie hingekotzt. Ich trag einen Ziegenkopf. Ich bin für Noten wie Manson, denn ich zwing sie zum Mord. Yeah, die Parts sind wie hingekotzt. Ich trag einen Ziegenkopf. Ich bin für Noten wie Manson, denn ich zwing sie zum Mord. Yeah. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y. Doppel-Mord, Doppel-Rap, Doppel-Fick dich doch. Deine Crew will connecten und ich zück die Glock. Doppel-L, Doppel-J, Doppel-Y.